Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900. Es ist nicht viel los in Turin auf der Piazza Carlo Alberto an einem kalten Januartag des Jahres 1899. Die wenigen Passanten jedoch staunen nicht schlecht, als ein gut gekleideter Mann in den besten Jahren einen Droschkengaul umarmt, nachdem er mit angesehen hat, wie dieser geschlagen wurde, und dann selbst weinend zusammenbricht. Der am Boden Liegende zeigt sich geistig verwirrt. Es handelt sich um eines der außergewöhnlichsten Genies, das Europa je hervorbrachte. Friedrich Nietzsche. Dieser Zusammenbruch ist der Beginn einer 11-jährigen Geisteskrankheit, die sich zu Größenwahnvorstellungen und vollständiger geistiger Umnachtung steigert. Besorgte Freunde finden Nietzsche in seiner Wohnung oft völlig in sich versunken an seinem Klavier sitzend. Dann plötzlich beginnt er mit den Ellbogen auf die Tasten einzuhämmern und mit schriller Stimme zu singen. Briefe unterschreibt er in jenen Tagen mit Dionysos oder der Gekreuzigte. Bis zu seinem Tod 1900 sollte sich sein überanstrengter Geist nicht mehr erholen. Als Friedrich Wilhelm Nietzsche am 15. Oktober 1844 in Röcken, einem Dorf in der preußischen Provinz Sachsen, als protestantischer Pfarrerssohn geboren wird, liegt dieses tragische Ende noch in weiter Ferne. Die ganze Familie Nietzsche ist seit Generationen tief religiös. In der nahen Verwandtschaft seiner Eltern gibt es seit jeher viele protestantische Geistliche. Der kleine Friedrich Wilhelm, der seinen Namen zu Ehren des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Erhält, weil er an dessen 49. Geburtstag zur Welt gekommen war, hat noch zwei Geschwister. Einen kleinen Bruder Josef, der allerdings bereits im Alter von 2 Jahren stirbt, und eine 2 Jahre jüngere Schwester namens Elisabeth. Vom Vater haben Friedrich und seine Schwester eine schlechte Gesundheit geerbt. Beide Kinder leiden unter heftiger Migräne und starker Kurzsichtigkeit. Nietzsches Gesundheitszustand wird sich im Laufe der Jahre kontinuierlich verschlechtern. Er erkrankt an Rheuma, verschiedenen Neuralgien, einem Magenleiden, an Hirnhautentzündung und an Syphilis. Friedrich ist noch keine 5 Jahre alt, als sein Vater stirbt. Während die ersten Lebensjahre des Knaben von einer tiefen Frömmigkeit geprägt waren, die ihm vor allem der Vater vermittelt hatte, lebt er nach dessen Tod in einer weiblich dominierten Welt. 1850 zieht die Mutter mit den Kindern nach Naumburg an der Saale. Dort verbringt Nietzsche die nächsten 6 Jahre mit Mutter und Schwester, Großmutter, 2 unverheirateten Tanten väterlicherseits und einem Dienstmädchen. Erst als die Großmutter 1856 stirbt, kann es sich Friedrichs Mutter leisten, mit den Kindern in eine eigene Wohnung zu ziehen. Schon als Knabe spielt Nietzsche leidenschaftlich gerne Klavier und verfasst Gedichte, die er im Kreise der Familie rezitiert. Als er 14 Jahre alt ist, erhält er aufgrund seiner außergewöhnlichen Intelligenz und Begabung ein Stipendium und wird an der renommierten humanistischen Internatsschule in Pforta aufgenommen, die er bis 1864 besucht. An diesem Institut studierten schon große Denker wie Fichte, Schlegel und der Dichter Novalis. Friedrich ist ein eifriger, aber auch ein sehr introvertierter Schüler. Zu seinen Mitschülern hat er kaum Kontakt, im Gegenteil. Er zieht sich immer mehr in sich selbst zurück, hängt seinen Gedanken nach, dichtet und komponiert. Stets leidet er dabei unter schier unerträglichen Kopfschmerzen. Im Anschluss an seine Zeit in Pforta, in der ihm eine ausgezeichnete klassische Bildung zuteil wurde, studiert der junge Nietzsche zunächst ganz im Sinne seiner Interessen und Neigungen bis 1865 Theologie und klassische Philologie an der Universität Bonn. Dann setzt er sein Studium in Leipzig fort, wo er sich ganz besonders mit dem Werk des Philosophen Arthur Schopenhauer auseinandersetzt. Im Jahr 1868 muss der Student seinen Militärdienst bei einem Kavallerieregiment antreten. Allerdings stürzt er gleich zu Beginn seiner Ausbildung so unglücklich von einem Pferd, dass er die restliche Dienstzeit im Krankenstand verbringen muss. In diese Zeit fällt auch die Begegnung mit Richard Wagner, der ihm, wie er schreibt, wie kein anderer das Bild dessen, was Schopenhauer das Genie nennt, offenbart. Als die beiden einander vorgestellt werden, ist Nietzsche so beeindruckt von der Persönlichkeit des gefeierten Komponisten, dass er zu einem seiner uneingeschränkten Bewunderer avanciert. Zwischen Nietzsche und Wagner entwickelt sich in der Folge eine tiefe Freundschaft, die im weiteren Verlauf allerdings in eine erbitterte Feindschaft umschlagen wird. Nach dem Ende der Militärzeit wird der erst 24-jährige Nietzsche von einem seiner Universitätslehrer für die Professur an der Universität Basel vorgeschlagen, und das, obwohl er sein eigenes Studium noch gar nicht beendet hat. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird ihm 1869 ohne Prüfung der Doktorgrad erteilt. Kurze Zeit später zieht er nach Basel um und tritt als frisch ernannter Professor seine neue Stelle an. Die Zeit in Basel ist die glücklichste im Leben Friedrich Nietzsches. Häufig ist er im Haus des von ihm so sehr verehrten Richard Wagner zu Gast. Die Freundschaft zwischen den beiden Männern ist so eng, dass Nietzsches Schwester Elisabeth sogar die Kinder der Wagners betreut, wenn das Ehepaar sich, wie so oft, auf Reisen befindet. Im Jahr 1870 bricht der deutsch-französische Krieg aus. Auch der junge Professor Friedrich Nietzsche will seinen Beitrag zur Verteidigung des Vaterlandes leisten und lässt sich von seinen Verpflichtungen als Professor entbinden. Er arbeitet als freiwilliger Krankenpfleger für das deutsche Heer. Bei dieser Arbeit zieht er sich eine schwere Ruhr- und Diphtherieinfektion zu, die seine sowieso labile Gesundheit weiter schwächt. Als sich sein Zustand dramatisch verschlechtert, muss er den Kriegsschauplatz verlassen. Er begibt sich zu seiner Mutter nach Naumburg, die ihn so lange pflegt, bis er wieder an die Universität Basel zurückkehren kann. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor nicht gut. Trotzdem erscheint im Dezember 1871 Nietzsches erstes großes Werk, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. In dieser Schrift, die außer bei Freunden und Gleichgesinnten wenig Anklang findet, entwickelt Nietzsche den bis heute berühmten Dualismus zwischen Apollinischem und Dionysischem. Ersteres ist der Ordnung und der Harmonie zugeordnet. Letzteres beschreibt den Rausch und das überschäumende Leben. Im Verlauf seiner Studien entwickelt Nietzsche die Überzeugung, die Welt sei als Kunstwerk zu betrachten. Für ihn ist die Logik weit weniger bedeutsam als der Stil und die Ästhetik. Die Ästhetik stellt für Nietzsche die Hauptsäule der Erkenntnislehre dar. Während die Philosophie bislang von der Suche nach der apollinischen Harmonie, also der Gelassenheit und dem Gleichgewicht geprägt war, kehrt Nietzsche diese Vorstellung jetzt in revolutionärer Weise um. Für ihn ist nur jene Kraft von Bedeutung, die die Leidenschaft des Lebens zu entfesseln vermag. Für den jungen Philosophen zählen einzig und allein der Instinkt und der Wille zur Macht. Seine Verachtung hingegen ziehen jegliche Form von Schwäche und Verzicht sowie die Herrschaft des Gewissens auf sich. Mit diesen Ideen macht Nietzsche sich aber keine Freunde. Es kommt zum Bruch mit der traditionellen Philosophie, sein Ruf als Professor ist ruiniert und auch die Studenten bleiben aus. Da es ihm zudem gesundheitlich immer schlechter geht, wird 1876 seinem Gesuch auf Gesundheitsurlaub stattgegeben. 3 Jahre später wird ihn die dramatische Verschlechterung seines Gesundheitszustandes zwingen, sein Professorenamt endgültig aufzugeben. Als Nietzsche sich dann von Wagners Antisemitismus und nationalistischem, reichsdeutschem Kulturphilistertum distanziert, geht auch diese Verbindung in die Brüche. Fortan bekämpfen sich die beiden Männer in erbitterter, bisweilen polemischer Weise. Isoliert und einsam verbringt Nietzsche die nächsten Jahre abwechselnd in Venedig, in Nizza, auf Sizilien und im schweizerischen Sils Maria. Er ist auf der Suche nach einem möglichst milden Klima, von dem er sich eine Linderung seiner Schmerzen verspricht. In Rom lernt Nietzsche 1882 die 20-jährige russische Schriftstellerin Lou Salome kennen. Die beiden verstehen sich sehr gut und verbringen den Sommer gemeinsam in Tautenburg. Mit dabei ist Nietzsches Schwester Elisabeth als oft ausgeschlossene Anstandsdame. Friedrich ist fasziniert von der intelligenten und überaus selbstbewussten jungen Generalstochter. Lou ist die einzige Frau, mit der der Philosoph jemals eine Liebesbeziehung eingeht. Seinen Heiratsantrag allerdings lehnt sie ab. Denn Lou will sich ihre Unabhängigkeit bewahren. Außerdem sich nicht an einen ständig kranken Mann binden. Mutter und Schwester intrigieren gegen die emanzipierte Frau. Nietzsche überwirft sich schließlich mit Lou Salome und flüchtet todunglücklich nach Rapallo, wo er im Februar 1883 in nur 10 Tagen den ersten Teil von »Also sprach Zarathustra«, ein Buch für alle und keinen, verfasst. Aus dieser Schrift stammt auch das wohl bekannteste und zugleich meist missbrauchte Nietzsche-Zitat. Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht. Der Volksmund macht daraus in der Regel, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Zu dieser Erkenntnis dürfte die Liaison mit der eigensinnigen Lou Salome maßgeblich beigetragen haben. Noch bis 1885 wird Nietzsche an seinem Zarathustra arbeiten. Er entwickelt in diesem Werk den Übermenschen als Überwinder des endlichen, in seinen Interessen befangenen Menschen. Nach Nietzsche ist nur dieser Übermensch in der Lage, die Wiederkehr des Ewiggleichen in der Geschichte zu erkennen. Nur ihm ist es möglich, die konsequenteste Form des Nihilismus zu leben. Die Nationalsozialisten bemächtigen sich in der Folgezeit seines Übermenschenkonzeptes für ihre Zwecke. Der Nihilismus ist keine philosophische Theorie, sondern ein geschichtliches Geschehen, das den Untergang des Christentums fokussiert. Gott ist tot. In diesem einfachen Satz bringt Nietzsche seine nihilistischen Grundüberzeugungen zum Ausdruck. Seiner Ansicht nach hat es noch nie einen Gott gegeben. Die Menschen selbst, getrieben von Leidenschaft, Irrtum und Selbstbetrug, haben diesen vielmehr selbst erschaffen, um Zweck und Sinn in ihrem Dasein zu stiften. Gegen Ende der 1880er Jahre verfasst Nietzsche, von einem fieberhaften Schaffensdrang ergriffen, zahlreiche weitere Schriften, darunter Werke wie »Jenseits von Gut und Böse«, »Genealogie der Moral«, »Götzendämmerung«, »Der Antichrist« und »Ecce Homo«. Mit diesem letzten Werk, in dem sich der Philosoph selbst als gekreuzigten Christus darstellt, erringt er die Anerkennung weiter Kreise. Doch diese Wertschätzung kommt beinahe schon zu spät, denn im Januar 1889 erleidet er einen geistigen Zusammenbruch, von dem er sich nie mehr erholt. Zunächst wird Friedrich Nietzsche in eine psychiatrische Klinik in Basel eingewiesen. Die Ärzte diagnostizieren eine fortschreitende Lähmung und eine sich stetig verschlimmernde Demenz. Die Mutter beschließt, den Sohn zu sich zu nehmen und bringt ihn nach Naumburg, um ihn dort zu pflegen. Als sie 1897 stirbt, nimmt sich Elisabeth ihres Bruders an. Beide leben in der Villa Silberblick in Weimar. Elisabeth, die bereits 1894 das Nietzsche-Archiv gegründet hatte, übernimmt jetzt auch vollständig die Herausgabe der Werke des Bruders. Den Todkranken stellt sie teilweise wie ein Schaustück aus. Nach jahrelangen Leiden stirbt mit Friedrich Nietzsche am 25. August 1900 in völliger geistiger Umnachtung einer der brillantesten Denker des ausgehenden 19. Jahrhunderts an den Folgen einer Lungenentzündung. Auf Wunsch seiner Schwester wird er auf dem Friedhof der Röckener Dorfkirche neben seinem Vater beigesetzt. Will man Friedrich Nietzsche an der Wirkung seiner Werke auf die Nachwelt messen, so steht er gleichbedeutend neben großen Denkern wie Hegel, Marx, Kierkegaard und Schopenhauer. Denn er ist einer der wenigen großen Geister des 19. Jahrhunderts, die ihrer Zeit weit voraus waren. Die meisten seiner Gedanken haben im Guten wie im Bösen erst posthum ihre Wirkung entfaltet. Ehrungen wurden ihm zu Lebzeiten keine zuteil. Dies scheint Nietzsche vorausgesehen zu haben, als er im Ecce Homo schreibt, »Das eine bin ich, das andere sind meine Schriften.«